Mindomo ist ein Web 2.0 Online-Dienst zum Erstellen von Mindmaps. Mindmaps eignen sich hervorragend, um Gedanken zu einem Thema zu strukturieren und zu visualisieren. Dabei gibt es ein Hauptthema in der Mitte der Mindmap. Davon ausgehend werden die einzelnen Themenbereiche wie Baumäste angelegt, die sich weiter verzweigen können, um Unterthemen mit einzubeziehen. Zuerst muss man sich wie bei jedem Online-Dienst registrieren. Benutzt man das Starter-Set, welches kostenlos angeboten wird, wird an der rechten Seite der Mindmap ein Werbebanner eingeblendet. Zu Beginn klickt man auf Neue Map und es öffnet sich das Editorfenster mit dem Startrechteck, in welches man nun das Thema der Map schreibt. Das Hauptthema muss nun markiert sein und über den Button Topic kann ein Themenbereich dazugefügt werden, der als Ast aus dem Titel herausragt. Wird der Themenbereich nun markiert, können weitere Unterthemen eingefügt werden. In der Registerkarte Home kann der Text formatiert werden, zusätzliche Symbole können beigefügt werden und auch Verlinkungen sind von hier aus möglich. In der Registerkarte Einfügen kann man zu einem Themenbereich Notizen hinzufügen. Es bildet sich ein kleines Icon und wenn man darauf klickt, ist der Kommentar zu lesen. Ebenfalls in der Registerkarte Einfügen können ein Hyperlink eingefügt werden, sowie entsprechendes Bildmaterial oder Multimedia-Dateien sowie Anhänge. Über die Registerkarte Format kann das Layout geändert werden, auch die Hintergrundfarben der Map können hier eingestellt werden. So sieht nun die Map nach ihrer Bearbeitung aus. Das Thema Block hat ein kleines Icon mit Pluszeichen. Klickt man darauf, öffnet sich das Unterthema. Ist die Mindmap fertiggestellt, kann man sie über den Startbutton speichern. Man kann sie auch über Exportieren als JPEG-Bild oder PDF-Datei sichern. Von hier aus kann man sie auch ausdrucken oder freigeben. Nachdem die Mindmap geschlossen wurde, sieht man die eigene Map, aber auch den Ordner mit den publizierten Maps von anderen, die man ansehen kann. Klickt man auf Weitere Aktionen, kann man die Map freigeben. Hier hat man nun zum Beispiel die Möglichkeit, in der Registerkarte Veröffentlichen die Internetadresse zu erhalten, die man Freunden zusenden kann. Man kann die Map so freigeben, dass andere daran mitarbeiten können. Gibt man nun die kopierte Internetadresse im Browser ein, so sieht man die Mindmap auf dem Monitor. Zusammenfassung: Das Mindmapping-Tool ist einfach zu handhaben und intuitiv zu bedienen. Um mit Schülern eine gemeinsame Map zu erstellen, ist das Tool durchaus zu empfehlen.